Später verbrachte Turnbull noch einmal 2 Jahre bei den Ik, einem Bergvolk. Weniger als eine Generation, etwa 20 Jahre vor Turnbulls Besuch, waren die Ik noch Sammler und Jäger gewesen und hatten dem mit den Jahreszeiten wechselnden Nahrungsangebot folgend weite Gebiete zwischen Bergen und Wäldern durchstreift. Ihre ganze Lebensweise war der Lebensweise anderer Naturvölker wie etwa der Bambuti in vieler Hinsicht sehr ähnlich gewesen. Dann hatte man ihnen jedoch eine kleine, karge Bergregion zugewiesen und ihr ehemaliges Jagdrevier in ein Tierreservat umgewandelt, in dem sie nicht mehr jagen, ja nicht einmal Beeren sammeln durften. Ihr Leben war zu einem der Entbehrung und des Hungers geworden. In ihren Beziehungen untereinander stand es nicht mehr zum Besten. Ängste, Argwohn und Konkurrenzdenken breiteten sich aus. Und etwas ganz Neues kam auf: Schadenfreude. So schilderte Turnbull, wie ein Kreis von Erwachsenen um ein Feuer saß, darunter auch eine Mutter mit ihrem kleinen Kind. Unter dem Gelächter aller Anwesenden krabbelte das Kind zum Feuer und griff nach einem brennenden Zweig. Ein andermal hatte Turnbull einer alten Frau zu essen gegeben und zeigte ihr dann den Weg zur Hütte ihres Sohnes, wo sie sterben wollte, obwohl sie wusste, dass ihr Sohn ihr nichts zu essen geben und sie in ihrer Qual nur auslachen würde. Nach ein paar Schritten blieb sie stehen, und Tränen liefen ihr übers Gesicht. Es war das erste Mal, dass Turnbull einen dieser Menschen weinen sah. Sie sagte, sie weine, weil sie sich plötzlich an eine Zeit erinnerte, in der die Ik zueinander so freundlich gewesen waren wie Turnbull eben zu ihr. Sie zählte 40 Jahre, war aber eine Greisin. Die Ik hatten jegliche Verbindung zu ihrem Land und ihren Göttern verloren. Turnbull deutet ihr Verhalten als Folge des Hungers und folgert daraus, dass Angst und Misstrauen grundlegender sind als Freundlichkeit und Füreinander-Dasein. Aber andere Völker, wie beispielsweise die australischen Aborigines, leben unter ähnlichen Bedingungen und haben ihre tiefe Mitmenschlichkeit keineswegs verloren. Ich glaube eher, dass der Zerfall menschlicher Beziehungen und Gemeinschaftlichkeit bei den Ik damit zusammenhängt, dass ihnen die seit Jahrtausenden angestammte Heimat genommen wurde. Turnbull beobachtete auch, dass die Ik stundenlang untätig und wortlos dasaßen und nur in das Tal starrten, aus dem sie vertrieben worden waren. Er deutete dieses Verhalten als Suche nach Nahrung, aber könnte es nicht einfach auch Sehnsucht nach einer Heimkehr in die vertraute Welt gewesen sein? Seine abschließende und dringendste Botschaft lautet aber, dass auch an uns die Symptome allzu großer Vereinzelung und Herzlosigkeit immer deutlicher zu erkennen sind. Und nur wir können das nur umkehren, wenn wir uns denn dazu aufraffen. Um es noch einmal zu sagen, es liegt an uns, ob wir uns wieder dem erwachten Herzen zuwenden oder es ganz verlieren wollen. Und die Verbindung zu unserem erwachten Herzen zu suchen, ist nicht bloß eine persönliche Sache der Wiedervereinigung von Körper, Geist und Herz, sondern hat auch mit der Rückbesinnung auf die Natur insgesamt zu tun. Wenn wir uns aber für die Wiedererweckung unseres Fühlens entscheiden, und nur aus diesem Grund schreibe ich über all das, dann gibt es dazu wohldefinierte praktische Ansatzmöglichkeiten. Wenn wir bei der Übung im Sitzen Körper und Geist vereinigen und das Fühlen wecken, gibt es Methoden, mit denen wir dieses erwachte Fühlen weiter nähren und stärken können. In der Tradition des tibetischen Buddhismus zum Beispiel gibt es eine Praxis, die Tonglen oder Geben, Nehmen heißt. Ich werde davon im nächsten Brief unserem zweiten Intermezzo erzählen. Das Prinzip des Geben-Nehmens ist sehr einfach. Du schickst positive Energie zu anderen hin und nimmst dafür alles von dir selbst oder anderen empfundene Negative entgegen, um es aufzulösen. Wenn du Körper, Geist und Herz vereinigt hast und wirklich an dein erwachtes Fühlen angeschlossen bist, kannst du positives Energiefühlen in die Welt ausstrahlen und dafür einiges von der so erstickend dicht gewordenen seelischen Umweltverschmutzung absorbieren. Du wirst eine Art Baum.